lass an mir dein treues Lieben, so dich vom Himmel abgetrieben, ja nicht vergeblich sein. Entzünde du in Liebe meinen Geist, dass ihr sich nur nach dem, was himmlisch heißt, im Glauben lenken.